Achulem, achulem, hoi hot sich mir gechulemt, achulem hot sich mir ois gedacht. Achulem hot sich mir ois gedacht. Mit deine schwarze Augen hast die nicht sie gezeugen, a Welt a schöne seh ich pura Pracht. Achulem, achulem, fin Frieden in fin Schulem, a Welt wie alle Menschen sennen gleich. A Welt wie alle Menschen sennen gleich. Verschiedene Kolieren zusammen werden führen, a glücklich Leben hinter ein Dach. Achulem, achulem, fin wohle gitte Kinder, stille Kinder sehnen sei gewein. Stille Kinder sehnen sei gewein. Und wenn ich öffne meine Augen, es ist alles weggeflogen, bloß in Chulem hab ich das gesehen. Achulem, achulem, fin seides in fin Bogus, da hat sei wieder jingen schön gemacht. Wer hat sie wieder jingen schön gemacht? Die Bobby, sie ist plastisch, der Seide ist elastisch, sie tanzen cha-cha-cha, a ganze Nacht. Die Bobby, sie ist plastisch, der Seide ist elastisch, sie tanzen cha-cha-cha, a ganze Nacht. Ach, Hulem, Hulem.